Deutschlandfunk. Corso. Drei Männer und ein Baby, die Filzlaus, Lacage, Offol. Drei Beispiele für Filme, die, wie ich finde, als Remake nicht besser sind als im Original. Und je bekannter das Original, desto größer die Fallhöhe. Zum Beispiel dieser Film, Swimming Pool von Jacques Derain aus dem Jahr 1969. Ein Erotik-Thriller, bei dem die Luft regelrecht brannte. Wohl auch, weil die Hauptdarsteller Romy Schneider und Alain Delon zur Zeit des Drehs kein Paar mehr waren. Trotzdem hat Luca Guadagnino sich jetzt an eine Neuauflage gewagt. Heißt allerdings anders, A Bigger Splash. Da steckt noch eine kulturelle Referenz drin, nämlich, wir ahnen es, an das gleichnamige Großgemälde von David Hockney, das zwei Jahre vorher entstanden ist. Hartwig Tegler hat A Bigger Splash gesehen. Oh ja, Idylle pur. Marianne und Paul am Pool der wunderschönen Villa auf der Mittelmeerinsel, das Haus von Freunden. Marianne, Rocksängerin, die bis vor kurzem Stadien füllte. Jetzt darf sie wegen einer Stimmband-OP nicht einmal mehr sprechen. Paul, einige Jahre jünger, ist Dokumentarfilmer und trockener Alkoholiker. Und dann am Pool, Sonne, ein leichter Wind vom Meer, ist es auf einmal vorbei mit der Ruhe. Mit dem Anruf von Harry beginnt die Geschichte, die düster enden wird. Also Telefonklingeln. Hallo? Ich hab dich gefunden. Rate, wer hier ist. Harry, Harry, hier ist Paul. Ja, okay. Jetzt muss Harry. Schluss machen, wir lachen gleich. Das Telefon. 1969, der Swimmingpool von Jacques Derain. Marianne und Jean-Paul im Haus am Pool in Saint-Tropez. Dann taucht der alte Geliebte von Marianne auf. Ein Eifersuchtsdrama entspinnt sich. Alain Delon, Romy Schneider, Maurice René und die junge Jane Birkin. 1967, zwei Jahre vorher, A Bigger Splash, das Gemälde von David Hockney. Eine Villa, gezeichnet in klaren, rechteckigen Linien. Davor der Pool, das Gelb des Sprungbretts am rechten unteren Rand des Gemäldes. Im planen Blau das aufspritzende Wasser, die Farbe Weiß. Dieses Weiß erweckt den Eindruck, als zerschlage es die geometrische Ordnung. In Luca Guadagninos Film A Bigger Splash ist es Harrys Telefonanruf, der alle Ruhe, in die sich Marianne und Paul eingenistet haben, am Pool aus dem Lot bringt. Harry, dem Ralph Fiennes in seiner grandiosen, hemmungslosen Darstellung eine nervige Fiebrigkeit gibt. Harry, der Marianne Tilda Swinton zurückhaben will. Harry, der jede Stimmung, jede Situation okkupiert mit seiner Überdrehtheit. Sie darf nicht reden und das sage ich nicht nochmal. Natürlich darf sie reden. Als Björk operiert wurde, hat sie nach zwei Wochen wieder verdammt, ganz wunderbar. Das ist mir scheißegal, was mit Björk war, okay? Harry, der Paul, wunderbar gelassen, verwundet und brodelnd gespielt vom Belgier Matthias Schunartz. Harry, der Paul in den Wahnsinn oder vielleicht besser, und das wird sich als gefährlich erweisen, zur Weißglut treibt. Nein, hier ist alles gut. Mit ein paar Tabletten haben wir alles im Griff. Wie lautet dein Name? Willst du, dass ich dir eine runterhauen? Und um diese emotionale Achterbahnfahrt noch zu steigern, ist da auch noch Harrys Tochter gespielt von Dakota Johnson. Der einzige Wermutstropfen bei der Besetzung von A Bigger Splash übrigens, weil uns Regisseur Luca Guadagnino vormachen will, dass sie erst 17 ist. Und weil Dakota Johnson die ganze Zeit über mit einem stoischen Rehblick durch die Szenerie läuft. Der Film A Bigger Splash jedenfalls sagt uns, erotische Schwingung zwischen Paul und Penelope. Ich brauche mehr Schätze. Schmeiß deine Uhr rein. Ich lese. Jacques Derains Film Der Swimmingpool spielte in Saint-Tropez. Luca Guadagninos Remake auf einer Insel auf halbem Wege zwischen Sizilien und Afrika. Das ist entscheidend für die Geschichte. Einmal begegnen Marianne, Paul, Harry und Penelope bei einem Ausflug einer Gruppe von Flüchtlingen, die gerade über das Meer gekommen ist. Die starren die Urlauber an, dann flüchten sie. Später im Film sehen wir ein improvisiertes Flüchtlingslager an der Polizeistation der Insel. Zwei Szenen, die wie am Rande des Gesichtsfeldes ablaufen, aber sie haben eine enorme Wirkung, weil sie die Geschichte quasi in einen bestimmten Ton tauchen und auf extreme Weise deutlich machen, dass für Harry, Paul, Marianne und Penelope die Welt draußen nicht stattfindet. Keine Kommunikation mehr mit dem Außen, aber auch keine mit dem eigenen Inneren. A Bigger Splash ist ein Film über eine große Leere und bindet das existenzielle Drama aus Jacques Derains Film Der Swimmingpool mit diesen wenigen Pinselstrichen über die Flüchtlinge an unsere Zeit an. Darin liegt eine große Kraft. Auch in dem Mut, seine Figuren am Ende in ihrer großen Leere, in der Villa, in der Sonne, am Pool zurückzulassen. Und so lebten sie dahin.